Deutschlandfunk Soundcheck. Elektronische Folklore, handgespieltes und synthetisches in trauter Zweisamkeit. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Elbern. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debts of karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in. Kam der elektronische Folk auf einmal aus einer ganz überraschenden Ecke. Synthie-Pop-Band oder ehemals Synthie-Pop-Band Depeche Mode kreuzten auf ihrem letzten Album Exciter Akustikgitarren mit kickenden Beats. Und siehe da, es funktionierte. Dream On, Depeche Mode. Nochmal zurück zu Kings of Convenience. Das akustische Duo hat seine Songs von diversen Soundtüftlern aus Norwegen neu bearbeiten lassen. Richtig gelungen ist auch die Version von Fortet von dem Song The Weight of My World. Thank you. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear, I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. Das war ein richtiger Hit für den Briten David Gray, der schon jahrelang als Folksänger unterwegs war, aber mit diesem Song und seiner CD White Leather hat es dann doch geklappt. Vielleicht lag es an der sparsamen elektronischen Instrumentierung im Hintergrund, die Babylon dann noch so die richtige Würze verliehen hat. Auch so eine Begegnungsstätte von gespielt und programmiert von Folk und Elektronik ist der folgende Drum and Bass Kracher von The Green Man aus Köln. Zusammen mit Andrea Kanter hat er Adelina produziert, das dann im Mittelteil auf einmal recht akustisch wird, um dann wieder im Cyberspace herumzurumpeln. Peter Gabriel hat mit seinem Real World Label immer wieder vorgemacht, wie interessant Folklore aus der Tibet-Region oder aus dem tiefsten Wales auch für die Moderne sein kann. Bei seinen eigenen Stücken kennt er dann überhaupt keine Berührungsängste. Und so treffen wuchtige Computerbeats auf komplexe Folkstrukturen, in denen sich die Songs von Gabriel bewegen. Hören wir von seinem Album OVO das Stück The Time of the Turning. Did you see it move? Something there. It's in this very cloth that I weave. In the most peculiar ways that we behave. It's the time of the turning and the old world's falling. Nothing you can do can stop the next emerging. Time of the turning and we better learn to say our goodbyes. Thank you.